5. Dezember. Dies ist eine LibriVox-Aufnahme. Alle LibriVox-Aufnahmen sind lizenzfrei und in öffentlichem Besitz. Weitere Informationen und Hinweise zur Beteiligung an diesem Projekt gibt es auf LibriVox.org. Der kleine Nimmersatt von Heinrich Seidel. Ich wünsche mir ein Schaukelpferd, eine Festung und Soldaten und eine Rüstung und ein Schwert, wie sie die Ritter hatten. 3 Märchenbücher wünsche ich mir und Farbe auch zum Malen und Bilderbogen und Papier und Gold und Silberschalen. Ein Domino, ein Lottospiel, ein Kasperletheater, auch einen neuen Pinselstiel, vergiss nicht, lieber Vater. Ein Zelt und 6 Kanonen dann und einen neuen Wagen und ein Geschirr mit Schellen dran beim Pferdespiel zu tragen. Ein Perspektiv, ein Zootrop, eine magische Laterne, ein Brennglas, ein Kaleidoskop. Dies alles hätte ich gerne. Mir fehlt, ihr wisst es sicherlich, gar sehr ein neuer Schlitten. Und auch um Schlittschuh möchte ich noch ganz besonders bitten. Um weiße Tiere auch von Holz und farbige von Pappe. Um einen Helm mit Federnstolz und eine Flechtmappe. Auch einen großen Tannenbaum, dran 100 Lichter glänzen, mit Marzipan und Zuckerschaum und Schokoladenkränzen. Doch dünkt dies alles euch zu viel, und wollt ihr daraus wählen, so könnte wohl der Pinselstiel und auch die Mappe fehlen. Als Hänschen so gesprochen hat, sieht man die Eltern lachen. Was willst du, kleiner Nimmersatt, mit all den vielen Sachen? Wer so viel wünscht, der Vater spricht's, bekommt auch nicht ein Achtel. Der kriegt ein ganz klein wenig nichts in einer Dreierschachtel. Ende von Der kleine Nimmersatt. Gelesen von Alice Stein.